Achtung! Hochspannung! Der Krimi im Rias. Luxor, meine Herrschaften. Wir sind in Luxor gelandet. Zur Besichtigung der altägyptischen Tempel von Theben hier aussteigen. Was ist merkwürdig, Professor? Benedikt. Wieso? Ich sehe nicht. Ja, das ist ja gerade das Merkwürdige, mein lieber Hedge. Ich sehe nämlich auch nicht. Dabei habe ich ihn sehr nachdrücklich gebeten, uns an der Landungsstelle abzuholen. Das fängt ja gut an. So wie es anfing, sollte es auch weitergehen in der Geschichte vom Fluch des Pharao und von den drei Leichen im Tal der Könige. Damit meine ich nicht, dass sich aus einer Touristenreise ein komplizierter Kriminalfall entwickelt. Das ist normal, wenn Professor Dr. Augustus van Dusen die weltberühmte Denkmaschine durch die Lande zieht. Er hat sich daran gewöhnt, ich habe mich daran gewöhnt. Ich bin übrigens Hutchinson Hedge, Reporter und Begleiter des großen Mannes auf seiner Weltreise. Und wenn Sie, verehrte Damen und Herren, zu unserem Stammpublikum gehören, haben Sie sich sicher auch schon daran gewöhnt. Ach, merkwürdig, immer noch nicht da. Hedge, Sie haben doch nicht vergessen, das Telegramm aufzugeben. Aber Professor... Haben Sie es aufgegeben oder haben Sie nicht? Natürlich habe ich. Persönlich gestern früh im Hauptpostamt von Kairo. Großes Ehrenwort. Also dann verstehe ich wirklich nicht, was meinen geschätzten Kollegen Arnold Benedikt abgehalten haben könnte. Unter den zahlreichen Abenteuern des Professors nimmt der Fall der sensationellen Mordserie um das Grab des Pharao Haremheb eine gewisse Sonderstellung ein. Hier geschah nämlich das Ungeheuerliche, dass der größte Amateurkriminologe, den die Welt je gesehen hat, sich in einem wichtigen Punkte irrte. Kaum zu glauben, aber wahr. Insofern ist es durchaus passend, dass schon am Anfang der Geschichte dieses und jenes schiefging. Was jetzt, Professor? Ja, wir warten, mein lieber Hedge. Wir warten und fassen uns in Geduld. Wenn Sie sich langweilen, besichtigen Sie jenes interessante Exemplar lokaler Folklore. Den müden Schlangenbändiger mit seiner müden Kobra? Na, wenn Sie meinen... Ich nehme an, Sie wissen... Der scheinbare Tanz des Reptils im Korb hervorgerufen wird. Weiß ich, Professor, weiß. Bakschisch, edle Herren, ein kleines Bakschisch. Wie sagt der Prophet, tut Gutes, auf das euch das ewige Leben beschieden sei. Ein Goldstück. Oh, Dank, edle Herren, Dank. Ein ganzes Pfund, aber Hedge. Kein Kleingeld, Professor. Dank, Dank. Sie sind mitleidige Herren, barmherzige Herren. Ich will Ihnen zum Dank einen Rat geben. Betreten Sie niemals das Grab des Heidenkönigs. In ihm lauert der Tod. Ein schreckliches Ende ist jedem verheißen, der die Ruhe des Königs stört. Lassen Sie sich warnen, aus meine dem Herren. Weg verschwinde. Nochmals Dank, edle Herren, und folgen Sie meinem Rat. Ich will gar nicht abgeben mit solchen Leuten. Professor van Dusen? Ja, so ist es. Oliver. Dr. John Oliver, Professor Benedicts Assistent. So, warum kommt er nicht selbst? Tja, das ist eine merkwürdige Sache. Wie es scheint, ist Professor Benedikt verschwunden. Verschwunden? Aha. Aha, sagte der Jagdhund, hob den Kopf und blähte die Nüstern. Oder was Jagdhunde so machen. Hedge, berichten Sie, Dr. Oliver, was ist geschehen? Das wissen wir nicht. Professor Benedikt ging gestern Abend aus dem Haus und war seitdem nicht mehr gesehen. Falls Sie sich für Pyramiden, Pharaonen, Mumien und dergleichen interessieren, ist Luxor genau das Richtige für Sie. Was mich betrifft, mein Interesse hielt sich in Grenzen. Ich begleitete Van Dusen und Van Dusen war nach Luxor gekommen, um einem Kollegen auf die Finger zu sehen. Die Sache war die. Seit 2 Jahren grub Professor Arnold Benedikt im Tal der Könige nach Pharaonen, im Auftrag und auf Rechnung der Universität New York. Und weil der gute Professor bisher nichts Interessantes zutage gefordert hatte und eine Grabungskampagne mindestens $30,000 kostet, wollte die Universität wissen, was aus ihrem Geld geworden war. Professor Van Dusen, eminentes Mitglied des Lehrkörpers, Inhaber der Lehrstühle für Physik, Chemie, Biologie und so weiter, war gerade in Ägypten angekommen und ließ sich überreden, mal nach dem Rechten zu schauen. So kam es, dass wir am 12. Januar 1905, 8 Uhr morgens, in Luxor aus dem Nildampfer Ramses, Firma Thomas Cook und Söhne stiegen. Und ausgerechnet jetzt war Professor Benedikt verschwunden. Ich schlage vor, dass Sie mich zunächst zum Haus begleiten. Mrs. Benedikt erwartet Sie. Einverstanden. Und wo? In der Nähe unserer Grabungen am Tempel von Kona. Sie kennen sich hier aus, Professor? Nur in großen Zügen. Müssen wir nicht über den Nil setzen? Ganz recht, Professor. Kommen Sie, mein Boot liegt in der Nähe, am Hotel Winter Palace. Drüben haben wir noch einen längeren Weg vor uns. Sie sollten sich schnellstens mit Transportmitteln versehen. Und das taten wir denn auch. Auf der anderen Nilseite in einem Fellachendorf. Schnell wie der Wind. Heißt Edward, wie Ihr Habener König, oder? Aha. Gestatten, Majestät, dass ich auf Ihrem königlichen Rücken Platz nehme. Sie irren sich übrigens, mein Freund, ich bin Amerikaner. Oh, schreckliche Irrtum. Großes Bedauern. Heißt Esel nicht König Edward? Heißt Esel Präsident Roosevelt? Auch gut. Was mein Reittier betrifft, werde ich es wegen seines naiven, von keinerlei Intelligenz getrübten Ausdrucks Hutchinson nennen. Ach. Jawohl, Hutchinson, ein ausgezeichneter Name für einen Esel. Sehr komisch. Sind Sie soweit, meine Herren? Vorwärts, folgen Sie mir. Yalla! Yalla! Im gedämpften Eselsgalopp ritten wir am linken Nilufer entlang, vorbei an den berühmten Memnonsäulen und den ebenso berühmten Tempeln von Medinet, Habu und Deir el-Bahri. Als gebildete Menschen wissen Sie bestimmt, dass auf der rechten Nilseite, hinter den modernen Hotels von Luxor mit ihren Plüschvorhängen und eisgekühlten Getränken, Theben lag, die Hauptstadt der alten Ägypter. Und auf der linken Seite war die Totenstadt mit Tempeln und Königsgräbern. Links wird gegraben und links stand deshalb auch das Haus der archäologischen Expedition der Universität New York, direkt am Rand der Roten Klippen, neben einem Trümmerhaufen, bei dem es sich, nach Dr. Oliver, um einen Grabtempel des Pharao Seti handelte. Und drinnen, ich meine natürlich im Haus, nicht im Tempel, empfing uns Mrs. Benedict. Mein lieber Augustus! Sie haben sich nicht verändert in all den Jahren. Dafür sind Sie, meine teure Miriam, womöglich noch reizender geworden. Oh, ganz der Alte sind Sie doch nicht mehr. Sie machen Komplimente. Das haben Sie früher nie getan. Ihr Einfluss, Mr. Hedge? Jedenfalls gebe ich mir Mühe, aus dem Professor doch noch ein umgängliches Mitglied der Gesellschaft zu machen. Mit Erfolg, es scheint. Ein Cocktail, Mr. Hedge? Mit Vergnügen, Mrs. Benedict. Wenn's geht, einen Manhattan, unserer Heimatstadt, zu ehren. Kümmern Sie sich um die Getränke, Dr. Oliver. Die Dienerschaft hat frei, müssen Sie wissen. Für mich bitte nur ein Glas schlichten Nilwassers. Vorsicht, Augustus. Wer einmal vom Wasser dieses Flusses getrunken, wird sich stets in Sehnsucht nach seinen Ufern verzehren. So sagt man. Man sagt so vieles. Was ist mit Arnold? Was soll mit ihm sein? Sie kennen ihn, Augustus. Er treibt sich herum. Wahrscheinlich in Corona. Da ist er oft. Wo ich mich angesagt habe? Im Auftrag der Universität? Sehr ungehörig. Ich kann mir nicht denken... Wer hat Sie gefragt, Dr. Oliver? Reden wir von etwas anderem. Was gibt es Neues in New York, Mr. Hedge? Erzählen Sie doch ein bisschen. So plauderten wir und warteten. Und schließlich erschien auch jemand. Allerdings nicht Professor Benedict, sondern ein mürrischer Mensch im schwarzen Anzug. Inspekteur Lenormand von der ägyptischen Altertümerverwaltung, Professor Benedict... Ist zu unserem Bedauern nicht anwesend. Ah, ich werde warten, wenn Sie gestatten. Sie sind Franzose, Monsieur Lenormand. Natürlich ist er Franzose. Er arbeitet doch in der Altertümerverwaltung und die ist Französisch. Eine Ausnahme. Sonst gehört ganz Ägypten den Engländern. Und wir Amerikaner? Gehen leer aus. Dann geht's uns ja wie den Ägyptern. Sagen Sie mal, Monsieur Lenormand, haben wir uns nicht auf dem Schiff gesehen, auf der Ramses? Möglich. Wann erwarten Sie Professor Benedict? Mrs. Benedict, meine Herren, Sie entschuldigen mich. Ich will nachsehen, wo der Professor bleibt. In Kurna? Nein, im Tal der Könige. Ich habe so ein Gefühl und ich mache mir Sorgen. Professor Benedict hat ein schwaches Herz. Es könnte ihm etwas zugestoßen sein. Wenn Sie solche Befürchtungen haben, Dr. Oliver, sollten Sie Professor Van Dusen mitnehmen. Professor Van Dusen ist nämlich Mediziner und außerdem ein sehr bekannter Detektiv. Miriam, bitte. Ein Detektiv ist ein schmutziger kleiner Mann in einem schmutzigen kleinen Büro. Ich bin Kriminologe, Amateurkriminologe. Ah, das wusste ich nicht. Er weiß überhaupt sehr wenig, unser guter Dr. Oliver. Er stammt nämlich aus dem Mittelwesten und er liest, wenn überhaupt, nur das archäologische Fachjournal. Gehen wir. Sie kommen auch mit, Hedge. Eine halbe Stunde später wanderten wir zu dritt durchs Tal der Könige. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ich kann nur sagen, trostlos. Totenstille, unvorstellbare Hitze, Felsen und Sand, kein Baum, kein Strauch, nicht mal ein Grashalm. Zur Belebung der Szenerie ab und zu eine giftige Schlange oder ein Skorpion. Wohl an wenig Orten der Welt redet der Geist der Geschichte so eindringlich zu uns, tritt sein Walten so deutlich vor Augen. Wie bitte? Es steht im Reiseführer. Ach so. Apropos Führer. Sie laufen so eilig voraus, Dr. Oliver, als ob Sie genau wüssten, wohin es geht. Das weiß ich auch. Ich glaube es wenigstens. Jetzt... Um diesen Felsen hier. Aha. So, in diesem Seitental wollte Professor Benedict unsere nächste Grabung ansetzen. Oh, ja. Wie er mir vor ein paar Tagen sagte, hatte er gewisse Anzeichen entdeckt. Sehen Sie? Hm? Ja, was da, denn? Da sehen Sie doch. Ja, meinen Sie das Loch da hinten im Sandhaufen? Genau das, Mr. Hedge. Kommen Sie, meine Herren, schnell. Eine Öffnung. Stufen. Hm. Eine Ziegelmauer. Kein Zweifel. Ein Grab. Ein unbekanntes Grab. Vielleicht sogar das Grab eines Pharao. Gut, dass ich daran gedacht habe, eine elektrische Handlampe einzustecken. Folgen Sie mir. Was denn, unter die Erde muss das sein? Einen Moment noch, Dr. Oliver. Die Bruchstellen der Ziegel sind frisch. Das Grab ist erst kürzlich geöffnet worden. Von Professor Benedict. Glauben Sie? Von wem sonst? Kommen Sie. Was ist denn das? Fledermäuse, Mr. Hedge. Keine Angst, die tun Ihnen nichts. Vorsicht. Mhm. Ein Schacht. Machen Sie einen großen Schritt. Eine Falle für Grabräuber, nehme ich an. Vermutlich. Ach du lieber Gott, Professor. Was ist denn, Hedge? Mir fällt gerade was ein. Erstaunlich. Was denn? Was der Schlangenbeschwörer gesagt hat. Vorhin an der Landestelle. Im Königsgrab lauert der Tod, hat er gesagt. Und wir sollten nicht reingehen. Ja, und? Und jetzt stecken wir mittendrin in einem Pharaonen. Seien Sie doch nicht albern, Hedge. Was kann Ihnen denn hier schon passieren? Sagen Sie das nicht, Professor. Haben Sie noch nie vom Fluch des Pharao gehört? Sie glauben doch wohl nicht an diesen Unfug, Dr. Oliver. Schwer zu sagen, Professor. Einerseits... Was ist das? Der aus dem Felsen gehauene Gang, schräg, niedrig, voller Fledermäuse, war zu Ende an einer Ziegelmauer, in die, wie oben am Eingang, ein Loch gebrochen war. Und dahinter leuchtete und funkelte es im Schein der Lampe, dass wir für einen Moment geblendet waren. Eine kleine Kammer, circa 3x3 Meter, ganz mit Goldplatten verkleidet. Boden, Decke, Wände, alles pures Gold. Am hinteren Ende ein offener Steinsarkophag, darin eine Mumie. Aber wir hatten kaum Augen für Mumie und Gold. Wir starrten auf die regungslose Gestalt, die auf dem Boden der Grabkammer lag, mit den Füßen im Gang. Professor Benedikt. Aber Dr. Oliver, wo haben Sie Ihre Augen? Seit wann trägt Benedikt ein langes weißes Hemd und Sandalen? Nein, das ist ein Ägypter. Helfen Sie mir, ihn umzudrehen, Hedge. Ja. Der Mann ist tot. Seit mindestens 12 Stunden. Abdallah, wie ist das möglich? Sie kennen ihn, Dr. Oliver? Ja, einer unserer Arbeiter aus dem Dorf Kornherbe. Aber ich verstehe nicht, was hat Abdallah hier zu suchen? Das hier vermutlich. Ah, ein Ushepti. Ein was? Ushepti, eine kleine menschliche Figur. Nach ägyptischem Glauben dazu bestimmt, den Inhaber des Grabes in der Unterwelt zu bedienen. Aus der Tatsache, dass Abdallah diesen Ushepti in der Hand hielt, schließe ich, dass er im Begriff stand, das Grab zu berauben. Und dabei fiel er tot um. Was habe ich gesagt? Der Fluch des Pharao. Fangen Sie schon wieder mit diesem Unfug an. Helfen Sie mir lieber, den Toten ins Tageslicht zu schaffen. Sie fassen auch an, Hedge. Zugleich! Vorsicht, Vorsicht! Bitte, bitte absetzen. Mir ist schwindlig. Der Schock, die Leiche, wissen Sie, und dann die Entdeckung des Grabes. Ich muss mich setzen. Tun Sie das, Dr. Oliver. Zum Glück ist der Mann nicht schwer. Ich und Mr. Hedge werden allein mit ihm fertig. Also los, Hedge. Wir schleppten den toten Ägypter durch den Gang und die Stufen hoch nach draußen, wo wir ihn im heißen Wüstensand ablegten. Dann verschwanden wir schnell wieder in der Unterwelt, um nach Dr. Oliver zu sehen. Der hatte sich inzwischen offenbar aufgerappelt. Er war sogar ganz munter und stöberte mit seiner Lampe im Gang vor der Grabkammer herum. Ich hatte es geahnt. Die Anlage des Grabes, der Stil des Ushepti. Aber jetzt, Professor, Mr. Hedge, jetzt weiß ich es. Wir befinden uns im Grab eines Pharao und ich kann Ihnen sogar seinen Namen sagen. Na, wunderbar. Wie heißt er denn? Da. Da steht es. An der Wand. Sehen Sie? Die Hieroglyphen in der ovalen Umrandung. Das ist eine Königskartusche. Aha. Und was steht da? Warten Sie. Horus, starker Stier aus Theben, machtvoll und heilig, König von Ober- und Unterägypten, Djeser Khepru Re, Sohn des Re, Harem Heb, der wahre Herrscher, den Amun-Re liebt, möge er ewig leben. Also Harem Heb. Jawohl, Professor. Harem Heb, der letzte König der 18. Dynastie. Nachfolger des Putenchamun. Nie gehört von den Herrschaften. Ein Pharaonengrab. Ein unberührtes Pharaonengrab. Und ich habe es entdeckt. Ich werde es erschließen. Wissenschaftlich auswerten. Ich werde beruhigt. Alles zu seiner Zeit, Dr. Oliver. Erst die Kriminologie, dann die Archäologie. Wir müssen die Polizei verständigen. Wie Sie wollen, Professor, aber glauben Sie mir, das ist kein Fall für die Polizei. Ich habe nämlich noch etwas entdeckt. Hier. Ein Stück Ton. Ja, und? Eine Tontafel, Mr. Hedge. Eine beschriebene Tontafel. Die Hieroglyphen sind zwangsläufig undeutlicher als auf der Wand, aber soweit ich es entziffern kann, steht hier im Großen und Ganzen Folgendes. Passen Sie auf, Professor. So spricht der gute Gott, das heißt der Pharao. Wer es wagt in böser Absicht in mein Haus der Ewigkeit, mein Grab soll das heißen, wer es also wagt, in mein Grab einzudringen, den wird auf schnellen Schwingen der Tod ereilen. Hathor wird dem Frevler die Milch des Lebens verweigern. Anubis wird ihm den Mund auf ewig verschließen. Fluch des Pharao. So ist das, Mr. Hedge. Der Fluch des Pharao Harem Hedge. Ach, okkulter Unfug. Haben Sie übrigens bemerkt, dass an der Tafel eine Ecke fehlt? Kein Wunder, bei einem Stück, das mehr als 3000 Jahre alt ist. Der Bruch ist keinesfalls älter als 1-2 Tage. Ist das wichtig? Ah, Licht, Luft und Sonne. Hm. Von letzter etwas zu viel des Guten. Was jetzt? Zwei bleiben hier und bewachen Grab und Leiche. Einer geht und holt die Polizei. Am besten Sie, Dr. Oliver. Sie kennen sich ja aus. Beeilen Sie sich bitte. Nettes Tierchen. Und so eine schöne Stimme. Schakale bleiben in den Bergen. Kommen nie ins Tal herunter. Sehr ungewöhnlich. Er schacht im Sand. Er riecht etwas. Sehen wir nach, meine Herren. Verschwinde, du Biest! Da, eine Hand. Und wo eine Hand ist, da findet sich in der Regel noch so einiges. Arme, Beine. Stehen Sie nicht darum, halten Sie keine Volksreden, Hedge. Helfen Sie uns lieber, den Sand wegräumen. Das ist der Professor. In der Tat. Arnold Benedikt. Tot. Und in seiner Hand... Eine kleine Tonscherbe. Die fehlende Ecke der Fluchtafel. Zeigen Sie mal. Sie haben recht, Professor. Und das kann nur heißen... Benedikt war im Grab des Harem Heb. Die Geschichte wurde immer undurchsichtiger. Und wenn wir geahnt hätten, dass Benedikt nicht die letzte Leiche war, die wir in dieser Gegend finden sollten. Aber ich greife vor. Nachdem Dr. Oliver sich einigermaßen von seinem Schreck erholt hatte, setzte er sich in Bewegung zur nächsten Ansiedlung, um die Polizei zu verständigen. Professor Van Dusen untersuchte in aller Ruhe die beiden Toten und ich... Ja, ich wartete, bis er fertig war. Zwei hochinteressante Fälle, mein lieber Hedge. Oder besser gesagt, ein hochinteressanter Fall. Keine Wunde, keine sichtbare Verletzung. Vielleicht war es doch der Fluch des Pharao. Sie fangen an, mich zu langweilen. Aber Dr. Oliver, mein... Dr. Oliver, mein lieber Hedge, mag ein schätzenswerter junger Mann sein und ein tüchtiger Archäologe. Aber selbst er wird mich nicht von der Existenz dieses angeblichen Fluches überzeugen können. Ich weiß nicht, Professor. Die alten Ägypter waren doch ein schlaues Volk. Vielleicht haben sie im Grab eine Art... Todesfalle eingebaut. Gift oder ein Nervengas, was weiß ich. Ich bitte Sie, Hedge. Die journalistische Tätigkeit scheint Ihren rationalen Fähigkeiten, sofern Sie überhaupt jemand solche besaßen, nicht gut bekommen zu sein. Nein, mein lieber Hedge. Der Tod der beiden hat zwar keine im juristischen Sinne natürliche Ursache, aber ganz gewiss auch keine übernatürliche. Woran sie gestorben sind, wird die Autopsie ergeben. Sie wird, davon bin ich überzeugt, das bestätigen, was ich vermute. Das habe ich mir gedacht. Sie wissen wie üblich schon auf dem ersten Blick. Einiges. Um nicht zu sagen alles. Sowohl Professor Benedikt als auch Abdallah sind am gleichen Ort und auf die gleiche Weise getötet worden. So? Wie denn? Das wissen Sie nicht? Nein. Sie brauchen doch nur 2 und 2 zusammenzuzählen. Wie üblich. Also passen Sie auf, Hedge. Die beiden Toten zeigen einen auffallend verkrampften Gesichtsausdruck mit weit aufgerissenen Augen. Und wenn Sie dies in Verbindung bringen mit Tatsachen, die förmlich ins Auge springen... Also mir nicht, Professor. Dann muss ich Ihnen wohl auf die Sprünge helfen. Erstens, die Grabkammer ist vollständig mit Goldplatten ausgekleidet. Und zweitens, Dr. Oliver trägt Schuhe mit Gummisohlen. Ich kam nicht dahinter, was Dr. Olivers Fußbekleidung mit den beiden Leichen zu tun haben sollte. Obwohl ich Zeit genug zum Nachdenken hatte. Die Polizei erschien nämlich erst Stunden später, sah sich um, verstand überhaupt nichts, stellte eine Wache vors Grab und schaffte die Toten über den Nil ins Krankenhaus von Luxor. Später wollte sich auch Van Dusen dort einstellen, um die Autopsie vorzunehmen. Vorher hatte er aber noch auf dem linken Nilufer einiges zu erledigen. Er teilte der übrigens erstaunlich gefassten Mrs. Benedict den Tod ihres Mannes mit und sprach dann kurz mit Monsieur Lenormand, der die ganze Zeit geduldig gewartet hatte. Nach Professeur Benedicts Tod geht die Konzession über auf Dr. Oliver. Das heißt... Dr. Oliver wird die Arbeiten am Grab des Harem Heb leiten. Oui, Monsieur le Professeur. Und die Altertümerverwaltung wird ihm dabei sehr genau auf die Finger sehen. Ah, ein besonderer Grund? Das kann man wohl sagen. Grabraub. Was? Sie verdächtigen Dr. Oliver? Ja. Das heißt, eigentlich verdächtigen wir Professeur Benedikt. Den Mortuis, Monsieur Lenormand. Ja, ich weiß, Neil, Nisi, Bene. Wenn schon, Tatsachen bleiben Tatsachen. Und auf welche Tatsachen stützen Sie Ihre schwerwiegende Behauptung? Ja, sehen Sie, im illegalen Kunsthandel tauchen seit geraumer Zeit Objekte auf. Statuen, Schmuckstücke, die aus dem Tal der Könige stammen und zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus Benedikts Grabungen. Ich habe bei diesen Grabungen wurde nichts gefunden, behauptet Benedikt. Wir glauben, dass er wertvolle Funde unterschlagen und auf eigene Rechnung verkauft hat. Im Bund mit den Grabräubern von Kurna. So, Kurna. Wir wissen, dass alle Bewohner dieses Dorfes ohne Ausnahme Grabraub betreiben. Und wir wissen aber auch, dass Professor Benedikt die Arbeiter für seine Grabung ausschließlich in Kurna rekrutiert hat. Interessant. Was Sie mir da mitgeteilt haben, werter Monsieur Lenormand, eröffnet gewisse Perspektiven im Hinblick auf die Aufklärung des Doppelmordes im Tal der Könige. Ja, das ist Sache der Polizei und geht die Altertümerverwaltung nichts an. Wir haben lediglich dafür zu sorgen, dass alle ägyptischen Fundstücke im Lande bleiben. Ein lobenswertes Unterfangen, Monsieur Lenormand. Nächste Station war Kurna. Oliver begleitete uns und stellte uns den würdigen Sheikh El-Beled oder Dorfschulzen vor, einen gerissen aussehenden Graubart namens Ahmed Abd er-Rasul. Und Ahmed war ein ahnungsloser Unschuldsengel, sagte er. Ich weiß nichts, ihr Herren, gar nichts. Nur Allah weiß alles. Den können wir aber leider nicht fragen. Hedge, keine Ausflüchte, Ahmed. Sie waren doch gut bekannt mit Professor Benedikt. Oh, Professor Benedikt war ein großmächtiger Herr. Er kam zu mir und gab mir Goldstücke und nahm meine jungen Männer und ließ sie graben in Biban el-Muluk, wo die alten Könige der Heiden liegen. Mehr weiß ich nicht. Von Raub in den alten Gräbern wissen Sie nichts. Oh, Sie beleidigen mich, Herr. Ich bin nur ein armer Dorfältester, aber ich bin ein gesetzestreuer Mensch. Alle meine Männer sind gesetzestreue Menschen. Ich weiß nichts von Grabraub. Ich weiß nichts von den Toten in Biban el-Muluk. Gar nichts. Sie werden nichts erreichen, Professor. Der Mann ist nur ein dummer Fellah. Täuschen Sie sich nicht, Herr. Ich bin nicht so dumm, wie Sie glauben. Ich habe Kairo besucht, unsere erhabene Hauptstadt, und Alexandria, wo die großen Schiffe landen. Ich habe die Wunder gesehen, die uns die Franken gebracht haben. Die eisernen Wagen, die ohne Pferde fahren, die Lampen, die durch eine starke Kraft in einem schwachen Draht zum Leuchten gebracht werden. Das alles kenne ich, ihr Herren. Ich kenne es gut. Kennen Sie auch den Flug des Pharao? Hedge! Oh Herr, sprechen Sie nicht von diesen Dingen. Sie sind gefährlich. Auch wenn ich von Ihnen wüsste, würde ich nichts sagen. Sie wissen also doch etwas. Oh nein, Herr, ich weiß nichts. Gar nichts. Schließlich brachen wir auf, das heißt der Professor und ich. Dr. Oliver blieb in Kurna, um mit Sheikh Ahmed die kommende Grabung zu organisieren. Wir setzten über den Nil und Van Dusen verschwand in der Leichenhalle des Krankenhauses. Erst am frühen Abend tauchte er wieder auf mit dem ortsansässigen Gerichtsmediziner. Wie ich vermutete, Herr Kollege, Herz in Systole, Lungen blutlos und zusammengeschrumpft. Sehr schöne Symptome, Herr Kollege. Und Sie bedeuten das... Tod durch Blitzschlag, Herr Kollege. Unter anderem, Herr Kollege, ganz richtig. Blitzschlag unter der Erde? Gut, dass Sie da sind, Hedge. Sie kriegen gleich was zu tun. Wenn ich recht informiert bin, Herr Kollege, befindet sich Ihr Krankenhaus im Besitz eines Strahlenapparates nach Dr. Röntgen. Oh ja, Herr Kollege. Wir sind sehr stolz auf unsere moderne Einrichtung. Ausgezeichnet, Herr Kollege. Erwarten Sie mich dort gegen Mitternacht oder etwas später. Ja. Sie, mein lieber Hedge, ja, werden sich aufmachen, um uns einen dritten Esel zu besorgen und ein nicht zu kleines Boot. Wenn es dunkel geworden ist, werden wir beide einen Ausflug ans linke Nilufer unternehmen. Von mir aus, aber wozu der dritte Esel? Für die Mumie natürlich. Ich verstehe mal Mumie. Sie verstehen richtig, mein lieber Hedge. Wir werden uns eine Mumie ausleihen. Eine ganz bestimmte Mumie. Die Mumie des Pharao Haremheb. So kam es, dass wir uns etwa um 9 Uhr wieder im Tal der Könige befanden, am gerade entdeckten Pharaonengrab. Wir hatten die Esel in einiger Entfernung angebunden und krochen auf den Eingang zu, leise und vorsichtig, wie Indianer auf dem Kriegspfad. Psst. Sehen Sie den Wächter? Ja, genau vor dem Eingang. Pech. Sorgen Sie dafür, dass er verschwindet. Ja, wie denn? Lassen Sie sich doch etwas einfallen, Hedge. Heulen Sie. Was? Heulen Sie. Was? Na, wie ein Geist. Na ja. So? Lauter, lauter. Und etwas überirdischer, wenn ich bitten darf. Zu Befehl. Sehr gut. Und jetzt stehen Sie langsam auf und flattern mit den Armen. Danke, danke, das genügt. Er ist ja weg. Als Gespenst sind Sie mir scheint durchaus brauchbar, mein lieber Hedge. Kommen Sie schon, wir müssen fertig sein, bevor der Mann zurückkommt. Mit unseren Lampen liefen wir durch den Gang bis zum Eingang der goldenen Grabkammer. Hier blieb der Professor stehen und zog ein merkwürdiges Instrument aus der Tasche, eine Art Schraubenzieher mit einem breiten Griff aus Gummi und daran ein Messgerät mit Skala und Zeiger. Halt, Hedge. Lassen Sie mich zuerst in die Grabkammer. Wenn Sie darauf bestehen, Professor, bitte sehr, nach Ihnen. Was machen Sie denn da? Ich kontrolliere, ob der Fluch des Pharao noch in Kraft ist. Van Dusen hielt sein Instrument zuerst an Fußboden und Wände der Kammer, dann an das runde Goldblech auf der Brust der Mumie über der Höhlung, wo sich das Herz befunden hatte. Kommen Sie, Hedge, alles in Ordnung. Kein Zeigerausschlag, also auch kein Fluch. Wenn Sie das sagen, Professor, ich verstehe allerdings nicht, wie Sie mit diesem Ding da einen altägyptischen Fluch messen können. Später, mein lieber Hedge, später. Wir haben keine Zeit für lange Erklärungen. Nehmen Sie den Kopf der Mumie und... Vorsicht doch, Vorsicht. Und jetzt los. Ohne Zwischenfall brachten wir Seine Majestät Pharao Haremheb ins Krankenhaus von Luxor. Hier platzierte ihn der Professor auf einen Tisch vor den Apparat, der die von Röntgen entdeckten X-Strahlen erzeugte, und setzte sich dann hinter den Fluoreszenzschirm, auf dem sich das Innenleben der Mumie abzeichnen sollte. Bereit, Herr Kollege? Jawohl, Herr Kollege. Dann schalten Sie ein, Herr Kollege. Ja, Herr Kollege. Und jetzt, mein lieber Hedge, werden Sie es hinter... Na nun. Also, ich sehe bloß Knochen. Das ist ja wohl nicht möglich. Wo ist sie denn? Wer oder was? Die elektrische Batterie natürlich. In der Wohnung? Ja, wo denn sonst? Ich sehe aber keine. Ich auch nicht. Ich verstehe das nicht. Ausschalten! Elektrische Batterie? Sie meinen, Benedikt und Abdallah sind durch einen Stromschlag umgekommen? Ganz ohne Zweifel. Die Symptome... Aber ja, Herr Kollege. Ein elektrischer Schlag hat die gleichen pathologischen Auswirkungen wie ein Blitzschlag. Wie Sie wissen sollten, mein lieber Hedge, ist Gold ein ganz hervorragender Stromleiter. Benedikt betrat die goldene Grabkammer. Und als er die Brustplatte der Mumie berührte, ging von der Batterie in der Mumie ein elektrischer Strom durch seinen Körper. Der tötete ihn. Nur so kann es gewesen sein. Aber in der Mumie ist keine Batterie. Sie wiederholen sich, Hedge. Das hätte mich auch gewundert. Was meinen Sie? Eine elektrische Batterie, die sich im Innern der Mumie verstecken ließe, wäre viel zu klein und zu schwach, um einen Menschen zu töten. Sie haben wie üblich nicht nachgedacht, mein lieber Hedge. Benedikt war bekanntlich herzkrank. Ein verhältnismäßig schwacher Schock genügte. Sie haben nicht nachgedacht. Gedacht. Professor, ich habe nicht... ausnahmsweise, es ist ja nicht nur Benedikt umgekommen, sondern auch Abdallah. Richtig. Und ich wüsste nicht, dass Abdallah herzkrank gewesen wäre. Ja, das hatte ich vergessen. Ja, sehen Sie. Also eine größere Batterie? Das ändert die Sachlage. Stehen Sie nicht herum, Hedge. Kommen Sie. Kommen Sie, wir müssen auf schnellstem Wege zurück ins Tal der Könige. Moment, Professor, Moment noch. Ich muss das erst noch ein bisschen auskosten. Sie haben also was vergessen, Professor. Die Denkmaschine hat sich geirrt. Wenn Sie es unbedingt so ausdrücken wollen. Ich will, Professor, ich will. Darauf können Sie sich verlassen. Ist das nicht herrlich? Mein lieber Van Dusen, das ist der schönste Augenblick meines Lebens. Davon werde ich noch meinen Enkeln und Urenkeln erzählen. Und es wird mir eine Wonne sein. Eine wahre Wonne. Sind Sie endlich fertig? Ja. Dann schultern Sie die Mumie und folgen Sie mir. Wir haben es eilig. Ehren des Professors muss ich hier anmerken, dass er es verstand, auch einem Fehler etwas Positives abzugewinnen. Ein halbes Jahr nach den hier geschilderten Ereignissen erschien sein bekannter Aufsatz über die Anwendung von Röntgenstrahlen in der Altertumsforschung mit besonderer Berücksichtigung ägyptischer Mumien, womit er eine völlig neue archäologische Methode begründete. Doch zurück zu unserer Geschichte. Wir zogen mit der Mumie wieder mal ins Tal der Könige. Die Sache wurde allmählich langweilig. Aber als wir in das immer noch unbewachte Grab stiegen und zur Grabkammer kamen, war es mit der Langeweile vorbei. Und jetzt mit der Mumie in den Sarkophag. Nehmen Sie hoch, Hedge. Hör! Da. Da liegt ja schon einer drin, Professor. Das sehe ich. Unser Freund Ahmed. Scheich El-Beled von Kurna. Sieht ziemlich tot aus. Noch warm. Eine Wunde in der Schläfe. Pulverspuren. Der Mann wurde erschossen. Diesmal also nicht der elektrische Fluch des Pharao. Eine andere Mordmethode aber, mein lieber Hedge. Derselbe Mörder. Ja, wer denn? Und warum? Um Ihnen das zu erklären, mein lieber Hedge, sehe ich mich gezwungen, ein wenig weiter auszuholen. Dann stellen Sie doch die Mumie ab. Ja, gestatten, Majestät, dass ich Sie kurz gegen die Wand lehne. Ich bin ganz Ohr. Also, in dieses Grab, das er kurz zuvor entdeckt hatte, baute der Mörder eine elektrische Batterie ein. Nicht im Inneren der Mumie. Wie Sie irrtümlich angenommen haben. Das ist ja gut, Hedge, wir wissen es. Also nicht im Inneren der Mumie. Sondern? Nur eine einzige Stelle kommt in Frage. Wenn Sie Ahmed ein Stück zur Seite rücken würden. So. Und die Steinplatte, auf der er liegt, ein wenig in die Höhe heben. So sehen Sie. Nichts. Sie sehen einen Hohlraum. Die Batterie ist natürlich nicht mehr vorhanden. Der Mörder hat sie aus dem Sarkophag entfernt, als er Ahmed hier ablegte. Aber alle Spuren konnte er nicht beseitigen. Hier, bitte. Ein frisches Bohrloch. Ohne Zweifel bestimmt für das eine Kabel, das er von der Batterie durch den Sarkophag an die Goldplatte des Fußbodens legte. Das andere Kabel führte er an das goldene Brustblech der Mumie. Sodann präparierte der Mörder die Tontafel mit dem falschen Fluch des Pharao. Nicht sehr geschickt übrigens. Er benutzte ein hieratisches Zeichen, das im alten Ägypten erst Jahrhunderte nach Haremheb nachzuweisen ist. Aber wie auch immer, die Falle war gestellt. Tja, und wozu der ganze Aufwand? Um einen Mann zu töten. Professor Arnold Benedikt. Aus welchem Grund? Tja, über das Motiv, mein lieber Hedge, bin ich mir noch nicht endgültig im Klaren. Aber lassen Sie mich erst fortfahren. Der Mörder informierte Benedikt über die Entdeckung des Grabes. Und dieser begab sich bei nächster Gelegenheit dorthin, zusammen mit seinen Komplizen, den Grabräubern von Kurna. Also Ahmed, Abdallah und Konsorten. So ist es. Benedikt drang in die Grabkammer ein. berührte die Mumie und sank tot zu Boden. Die Grabräuber brachten ihn an die Oberfläche und scharrten ihn ein. Dann wagten sie sich trotz ihrer abergläubischen Furcht noch einmal in die Grabkammer, das Gold lockte. Aber als auch Abdallah plötzlich und unerklärlich zusammenbrach, flohen sie Hals über Kopf zurück in ihr Dorf. All das geschah in der Nacht vom 11. zum 12. Januar. Am nächsten Morgen erschienen wir auf der Bildfläche und der Mörder, nicht vertraut mit dem kriminologischen Intellekt von Professor Dr. Augustus van Dusen, versuchte, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Der Schlangenbeschwörer. Vom Mörder beauftragt, ganz ohne Zweifel. Dass ich, im Gegensatz zu einem anderen, den ich hier nennen könnte, auf diesen Unsinn nicht hereinfallen und schon nach kurzer Zeit den Fall im Großen und Ganzen durchschauen würde, damit hatte der Mörder nicht gerechnet. Und auch nicht mit Folgendem. Obergrabräuber Ahmed begann nachzudenken. Er kannte, wie er uns sagte, die Wunder der Franken, auch die Elektrizität. Er ahnte die Wahrheit und stellte den Mörder. Wahrscheinlich versuchte er, ihn zu erpressen. Aber der Mörder war klüger. Er lockte Ahmed hierher und tötete ihn. Dann muss er doch gesehen haben, dass die Mumie nicht mehr da war. Und klug wie er ist, weiß er jetzt, dass ich ihm auf der Spur bin. Vielleicht ist er noch in der Nähe. Machen wir lieber, dass wir wegkommen, Professor. Haben Sie die Güte zu warten, bis ich meine Ausführung beendet habe? Ja, noch eine Frage gilt es zu beantworten. Wer ist der Mörder? Hedge? Keine Ahnung, Professor. Machen Sie es nicht so spannend. Überlegen Sie, mein lieber Hedge. Als wir vorhin die Grabkammer betraten, um die Mumie zu entführen, stellte ich mit meinem Spannungsprüfer fest, dass die elektrische Falle nicht mehr wirksam war. Nun stand das Grab aber bis zu diesem Zeitpunkt unter Bewachung. Der Mörder konnte also die Batterie nicht entfernt haben. Was hat er getan? Ja, das weiß ich nicht. Schneller, Professor. Ich will hier raus. Er hat den Stromkreis unterbrochen, wozu er lediglich ein Kabel lösen und in die Tasche stecken musste. Nur eine einzige Person war dazu in der Lage. Nur eine Person war für kurze Zeit allein im Grab. Nur eine Person trug Gummisohlen und war so sicher vor einem elektrischen Schlag. Und diese eine Person ist... Bravo, Professor. Dr. Oliver? Wer sonst, Professor? Ich habe mir erlaubt, Ihre hochinteressanten Deduktionen zu belauschen. Absolut zutreffend. Bis aufs i-Tüpfelchen. Bravo. Vielen Dank. Übrigens, da Sie gerade hier sind, Ihr Motiv. Ein durchaus ehrenwertes, für das gerade Sie Verständnis haben sollten. Ich wollte verhindern, dass Benedikt und Ahmed auch dieses Grab ausraubten, wie sie es mit allen unseren früheren Fundstätten gemacht haben. Die Schätze des Harem Heb sollten der Wissenschaft zugutekommen. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen oder zur Altertümerverwaltung? Das konnte ich nicht. Als Benedikts Assistent und Mitwisser seiner Räubereien wäre ich festgenommen oder ausgewiesen worden. Und ich muss doch das Grab des Harem Heb freilegen und dadurch berühmt werden in der Archäologie. Und genug geplaudert. Was sein muss, muss sein. Wenn es auch ein Jammer ist, dass ein so brillanter Kopf wie Sie das vierte Opfer des Pharaonenfluchs werden muss, nach Benedikt, Abdallah und Ahmed. Na, und ich? Ach, entschuldigen Sie, Mr. Hedge. Sie hatte ich vergessen. Sie sind natürlich das fünfte Opfer. Da seien Sie mal nicht so sicher, Dr. Oliver. Vorläufig lebe ich noch. Nicht mehr lange, Mr. Hedge. Und nun Achtung. Der Pharao schlägt wieder zu. Gehaben Sie sich wohl, meine Herren. Jetzt. Wo es zu spät war, fiel mir der Sandhaufen am Eingang des Grabes ein. Er war mir diesmal viel größer als früher vorgekommen. Dr. Oliver hatte ihn kunstreich so aufgeschichtet, dass er nach einem kräftigen Stoß ins Rutschen kam, als Lawine aus Sand und Steinen in den Gang stürzte und ihn auf mehrere Meter verschüttete. Wir waren gefangen. Eine unvorhergesehene Komplikation. Mein lieber Hedge. Also jetzt reicht's mir. Wie meinen Sie, Hedge? Ich hab genug. Genug wovon? In Schottland musste ich in einem Luftschiff herumfliegen. In Russland in einem Unterseeboot fahren. Erst neulich in Konstantinopel durch ein enges Wasserrohr kriechen und als mein eigenes Segelboot ins Marmarameer stechen. Ja, aber lieber Und jetzt sitze ich hier lebendig begraben in einem 3000 Jahre alten Pharaonengrab. Und warum das alles? Warum muss ich dauernd solche halsbrecherischen Eskapaden mitmachen? Weil ich Ihr Begleiter bin, Professor. Ja. Sie haben mir das eingebrockt, Sie mit Ihrer verflixten Kriminologie. Hedge. Aber ich sage Ihnen was, Professor. Ich mache mich selbstständig. Ich trenne mich von Ihnen. Jetzt? Ja. Auf der Stelle? Das dürfte Ihnen schwerfallen, mein lieber Hedge. Bitte nicht die Nerven verlieren. Gewiss, ich habe Ihnen gelegentlich, wie Sie es nennen, halsbrecherische Eskapaden zugemutet. Aber habe ich Sie jemals darin im Stich gelassen? Haben wir uns nicht stets auch aus den haarsträubendsten Situationen befreit? Mit vereinten Kräften? Naja. Sehen Sie. Und wir werden auch diesmal einen Ausweg finden. Na, da sehe ich schwarz, Professor. Ausgraben können wir uns nicht. Nein, das auf gar keinen Fall. Und ansonsten? Kein Loch. Kein Spalt. Mhm. Keine Falltür. Kein doppelter Boden. Oh. Nur Fledermäuse im Überfluss. Ja, verhungern werden wir also nicht. Hohe Fledermaus im eigenen Saft. Na, ich danke. Fledermäuse. Aber ja, natürlich. Nur ein wenig angewandte Logik und wir sind frei. Na, frei? So gut wie. Sie wissen doch, Hedge. Professor von Dusen kann sich auch aus dem sichersten Gefängnis der Welt herausdenken. Hören Sie zu. Der Eingang zu diesem Grab ist erst vor wenigen Tagen geöffnet worden. Die zahllosen Fledermäuse und vor allem ihr überall angehäufter Kot lassen jedoch darauf schließen, dass diese unterirdische Örtlichkeit bereits seit langer Zeit von den interessanten Flugsäugetieren frequentiert wird. Und das bedeutet... Irgendwo muss ein Loch sein. Sehr gut. Aber wo? Tja, das, mein lieber Hedge, werden wir sogleich feststellen. Da Sie dem Laster des Tabakrauchens zu frönen pflegen, tragen Sie doch sicher Zündhölzer bei sich. Ein Laster würde ich das Rauchen zwar nicht nennen, aber Streichhölzer habe ich. Schön. Warum? Zünden Sie sie an. Ja. Nacheinander. Und halten Sie sie in die Ecken und an die Wände. Die Flamme wird uns anzeigen, wo ein Luftzug geht. Und mein lieber Hedge, wo ein Luftzug ist, da ist auch ein Loch. Ein simples physikalisches Prinzip. Hier, Professor, sehen Sie. Vor der Grabkammer, an der oberen Kante der Mauer. Au! Lösen Sie die Ziegel aus der Wand. Ja, Moment. So, Vorsicht! Ja, Vorsicht! Sand! Ah, das wär's. Sehen Sie nach oben. Ja, Moment. Muss mir erst den Sand aus den Augen wischen. Aha. Ein senkrechter Schacht. Mhm. Und oben... Die Sterne. Ach, gerettet, Professor. Wir sind gerettet. Selbstverständlich sind wir gerettet. Hatte ich es Ihnen nicht gleich gesagt? Sich im Schacht nach oben zu arbeiten, war ziemlich mühsam. Vor allem für den nicht gerade sportlichen Professor. Aber wir schafften es. Das Erste, was wir dann taten, war, dem entlarvten Mörder die Polizei auf den Hals zu hetzen. Doch Dr. Oliver war verschwunden. Und er blieb verschwunden, bis zwei Tage später seine Leiche aus dem Nil gefischt wurde. Ob er Selbstmord begangen hat oder von Ahmeds Grabräubern umgebracht wurde, weiß niemand. Mörder und Opfer wurden zusammen begraben, auf dem europäischen Friedhof von Luxor. Danach ritten wir, Van Dusen und ich, auf unseren Eseln, langsam zum Hotel zurück. Zu still, Hedge. Ich habe gerade nachgedacht. Oh, Sie setzen mich in Erstaunen. Vielleicht ist doch was dran am Fluch des Pharao. Mein lieber Hedge, wie kommen Sie denn darauf? Lachen Sie nicht. Sehen Sie mal, Professor, Benedikt ist tot, Abdallah ist tot, Ahmed ist tot und jetzt ist auch Oliver tot. Praktisch alle, die das Grab des Pharao betreten haben, sind eines unnatürlichen Todes gestorben. Ist doch merkwürdig. Tja. Haben Sie denn gar keine Angst? Ich? Wieso? Sie haben vergessen, dass außer den von Ihnen erwähnten Herrschaften sich weitere zwei Personen im Grab aufgehalten haben. Professor von Dusen und Hutchinson Hedge, der furchtlose Reporter. Oh. Wissen Sie, Professor, ich fühle mich schon seit ein paar Tagen so komisch. Ha, ha, ha, ha, ha.